Kundgabe 5040. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.01.1951. Offenbarungen. Buch der Väter. Lebendiges Wort. Ich bin immer bei euch, so ihr mit mir Zwiesprache halten wollet, so euer Herz nach mir verlangt. Die Welt aber erkennet mich nicht an. Ihr ist mein Urwesen unbekannt, das heißt, den Menschen, deren Sinnen und Trachten noch die irdische Welt ist, bin ich so fremd geworden, dass sie nicht zu glauben vermögen, dass ich mich meinen Kindern offenbare, dass ich zu ihnen spreche durch das Herz, dass ich also mit ihnen in engster Verbindung stehe. Und darum werdet ihr stets Widerstand finden, so ihr der Welt gegenüber meiner Offenbarungen Erwähnung tut. Und dieser Widerstand wird auch mitunter in euer Herz Zweifel fallen lassen, ob der Wahrhaftigkeit dessen, was ich euch offenbare, durch den Geist. Doch bedenket immer, dass die Anhänger der Welt nicht urteilsfähig sind, wie ihnen auch die Erkenntnis mangelt, also ihr Widerstand leicht begreiflich ist, weil er ihrem unvollkommenen Wesen entspricht. Doch ihr sollt euch durch diesen Widerstand nicht bestimmen lassen, zu zweifeln an meiner Gegenwart. Wer mich begehrt, der wird auch Erfüllung finden. Ihm werde ich auch gegenwärtig sein und meine Gegenwart auch bekunden durch mein Wort. So aber bin ich auch denen gegenwärtig, die im Verlangen, mich zu hören, das Buch der Väter lesen, das gleichfalls eine Offenbarung meinerseits ist und bleiben wird, solange die Erde besteht. Wer es also liest mit Liebe zu mir im Herzen, der wird mich selbst sprechen hören, denn ihm werden die Buchstaben lebendig werden. Sie werden ihm sagen, was ich selbst ihm sagen möchte. Ein jeder Mensch wird die Äußerung meiner Liebe anders erfahren, und ein jeder wird es bezeugen können, dass er sie erfahren hat. Denn ich sehe in die Herzen, und wo ich ein Verlangen nach mir und meiner Liebe entdecke, dort bin ich stets bereit, es zu erfüllen. Ein Anhänger der Welt indessen sehnt sich nicht nach mir, da die Welt ihm begehrenswerter erscheint. Diesen ist sowohl das Vernehmen des inneren Wortes unverständlich und unglaubwürdig, wie ihnen auch mein Wort im Buch der Väter reizlos und inhaltlos bleiben wird, so lange, wie sie noch Anhänger der Welt sind. Somit werden sie niemals die Segnungen und die Kraft meines Wortes erfahren können, und darum stets die Feinde derer sein, die mit mir in enger Verbindung stehen und von mir bedacht werden mit meinem Wort. Je näher es dem Ende ist, desto kleiner wird die Schar der meinen und desto größer deren Gegner, die so fern von mir stehen, dass ich nicht mehr für sie existiere, also sie auch eine Äußerung meinerseits für unmöglich halten, weil sie mich selbst nicht mehr anerkennen. Einen desto tieferen Glauben aber sollen dann die meinen haben, den ich ihnen lohnen werde mit so offensichtlichen Zeichen meiner Gegenwart, dass sie daraus Kraft schöpfen zum Widerstand gegen ihre Feinde, die nun auch meine Feinde sind, weil sie gegen mich kämpfen, weil sie auch den meinen den Glauben rauben wollen und brutal gegen sie vorgehen. Ich bleibe bei euch bis an der Weltende. Ich verlasse euch wahrlich nicht, die ihr nach mir verlanget. Und ich werde im Wort immer bei euch sein, so wie ihr mich zu hören begehret. Amen.